Ahoi, liebe Kreativskeptiker, mein Name ist Gabi und ich heiße euch herzlich willkommen zum achten und letzten Teil zu meinem Bericht, zu meiner Reise durch Afrika und jetzt noch ein bisschen so über das Land, über die Bevölkerung, aber vorher muss ich noch sagen, beim Wafting habe ich vergessen, dass diese Stromschnellen einfach wirklich tolle Namen haben. Das war so Rabbits, Washing Machine, Terminator, Judgment Day. Wieso nicht Löwenzahn oder so? Das habe ich irgendwie vermisst. Also der Erste, der das irgendwie entdeckt und schafft, darf dem ganzen Namen geben. Und es geht immer um die Vernichtung und um das Armageddon oder um die Washing Machine. Fand ich noch ganz lustig. Vielleicht kennt ihr andere Namen für so Rafting Stromschnell. So, wir kommen zu den Himbas. Die Himbas sind Leute, die immer noch diese alte Lebensweise haben, also nicht so wie die Bushmen, die das nur mehr spielen. Und die erkennt man, indem die Frauen laufen nackt herum, also oben nackt, haben aber dafür Schmuck. Das ist anscheinend das, wodurch sie sich nicht nackt fühlen. Also sie brauchen irgendeinen Schmuck. Und sie haben so rote Paste in den Haaren, der sieht so aus wie Predator oder so, nur eben in Rot. Die haben jetzt ihre eigene Lebensweise und zwar ist die so, dass dort ein Mann mehrere Frauen hat. Die leben in so einem Camp, das heißt, jede Frau hat so, ja, so 2 Quadratmeter, so ein Hütchen oder also aus Lehm, so ein Hütchen kann man gar nicht sagen, so ein Hütchen, wie beim Hütchenspielen, so ähnlich schauen die aus. Da haben sie moderne Sachen drinnen, also moderne Sachen wie eine Pfanne oder so, also keine Strom. Und man kann die besichtigen, man kann diese zu diesen Leuten gehen, dann tanzen sie dir was vor, dann kannst du mit den Kindern spielen. Ich dachte mir, wer will mit den Kindern spielen? Und dort bekommen sie ein bisschen Geld und mit dem können sie dann sich diese Maispampe kaufen. Sie haben so Wasserflaschen, also das in Plastik, das kaufen sie schon vom Supermarkt. Aber sonst hast du eben diesen Mann, der sucht sich dann eine Frau, das ist seine Hauptfrau. Und dann gibt es so Feste, wo sich die Himbas treffen, sonst wäre das schon harter Inzest. Ist es wahrscheinlich trotzdem. Und dann kann sich der Mann eine andere Frau aussuchen, dann muss aber seine Hauptfrau ja dazu sagen. Und dann geht die hin, quatscht diese Frau an und die sagt dann, ja, ich will dich heiraten oder nicht. Und dann kommt es eben zur Hochzeit. Und die älteste Frau schickt aber dann immer eine andere Frau dorthin. Also die sagt dann in der Nacht, okay, heute darfst du hingehen, heute darfst du hingehen. Da hat der Mann angeblich nicht so viel zu sagen, aber der er alles dominiert, wird sich die hüten, ihm niemanden hinzuschicken, schätze ich jetzt mal. Aber die muss wieder bis 6 in der Früh weg sein, weil das ist dann das Recht der anderen Frau. Eine sehr eigene Lebensweise und ja, zur Hochzeit schlagen sie sich, also werden ihnen die Vorderzähne ausgeschlagen. Das heißt, du erkennst eine verheiratete Frau daran, dass dann ihr Lover, ihr neuer Mann, hergeht und ihr die Vorderzähne ausschlägt. Und das haben sie dann auch demonstriert. Das heißt, sie gehen her, nimmt so einen Holzpflock, gibt ihm die auf den Zahn und dann haut er mit dem Stein drauf. Und in dem Moment hat er alle geschrien, nein, und das war dann nur ein Joke, dass es nicht vor den Leuten macht. Aber da waren schon viele, denen die 4 Schneidezähne vorne gefehlt haben. Leider gibt es solche wirklich perversen, unnötigen Bräuche überall, in jeder Kultur. Und ist eben auch da so, es haben zumindest nicht alle die Zähne nicht mehr gehabt. Also ich denke mal, da gibt es noch ein paar, oder da gibt es schon ein paar, die das nicht mehr so machen. Und in so einem gemeinsamen Bereich sind dann so 2, 3 Männer, wo wir waren, waren eben 3. Und jeder hat dann seine 4, 5 Frauen. Und wenn die ein Problem haben, dann treffen sich die in der Mitte beim Platz und dann haltet der Mann Gericht und dann können die Frauen sagen, also die haben auch erkannt, dass das irgendwie nicht gut geht, wenn da so viele Frauen sind und dann alle noch einen Macker haben und er spricht dann eben Recht. Ja, woher soll das wissen, wie man Recht spricht? Ich weiß nicht, ob der von einem salomonischen Urteil mal gehört hat, aber das wird alles sicher total toll sein. Und ja, also da standen dann viele Leute und das ist so dieser typische Ausspruch von Menschen, denen es gut geht, die dann irgendwie sagen, ja, die sind sicher auch nicht unglücklich. Doch, 1000%ig. Ja, also zum einen sehen die direkt das Glück jeden Tag, dass da Menschen herkommen mit normaler Kleidung, die Geld haben, wir haben denen irgendwelche Früchte gegeben, die haben sich fast gerauft darum, weil sie das eben einfach selten kriegen. Und selbst wenn du nicht weißt, dass es woanders besser ist, ja, hat sich die Menschheit aus gutem Grund dorthin entwickelt, wo wir jetzt sind, und erste Weltländer sind aus gutem Grund erste Weltländer. Ja, kann jeder wieder zurück in die Natur gehen und auf Medizin und alles verzichten? Was sind das für bescheuerte Aussagen? Ja, die werden auch glücklich sein. Die sind vielleicht nicht jeden Tag mega unglücklich, ja, aber denen geht sicher nicht besser. Also das ist so eine leere Aussage. Was heißt denn das? Die werden sicher auch Glück erfahren, ja, da bin ich überzeugt. Also ich hoffe auf jeden Fall, dass die zumindest auch gute Tage haben. Aber die waren jetzt nicht lebenslustig und es war nicht geil, dass die so zur Schau gestellt werden, dass sich die da herstellen müssen. Die schmieren sich diese Paste in die Haare, das ist ihre Kultur, aber du kannst nicht ordentlich schlafen mit dem Ganzen auf. Und ja, die Kinder waren vollkommen verdreckt, es ist aber total nett, mit den Kindern zu spielen. Also das hätte ich mir nie gedacht, aber die kommen dann her und einer kam einfach zu mir und gab mir so sein T-Shirt. Und dann hat er eine Hand nach oben gestreckt und da ich keine Kinder habe, brauchte ich mal zu checken, ah, der will, dass ich ihm dieses T-Shirt anziehe. Und dann wollten sie mir so, keine Ahnung warum mit mir, aber dann so Helikopter spielen und okay, alles total nett und das sind Kinder und die sind süß, aber du siehst eben, die haben nicht viel zu essen, die haben auch nicht viel zu tun, die Hühner laufen da rum, dann gibt es so Käfige und ja, ich will mir nicht anmaßen, über diese Kultur irgendwie hier zu urteilen, aber ich will mir anmaßen, über Leute zu urteilen, die das dann runterspielen mit, die sind sicher mega glücklich. Also wenn wir da jetzt wären und nichts anderes kennen würden, würde es uns auch total gefallen. Und so glaube ich, sehe ich das wirklich nicht. Ja, die Männer sind ziemlich aggressiv. Der Haupttyp hat dann versucht, mit mir zu tanzen und mich zum Tanz zu aufzufordern, war sehr überrascht, dass ich das nicht mochte, aber die sind wirklich sehr zurückhaltend oder sehr schon dominant und aggressiv, aber haben jetzt nicht so diese Interaktion mit den Leuten. Das heißt, das haben dann eher die Frauen und so fristen die ihr Leben. Und unser Guide meinte, die gehen in die Schule. Kann man das schwer vorstellen? Andere sagen wieder, das ist Quatsch, die ziehen ja nichts an. Die könnten jetzt nicht einfach so in eine Schule gehen, da gibt es traditionelle Schuluniformen. Allein da scheitert schon und die wollen das auch nicht. Also vielleicht ist es mal so, vielleicht mal so. Aber Bildung ist eben auch kein Fehler. So, und dagegen gibt es jetzt die Hereros. Das ist der komplette Gegenteil. Und ähnlich pervers, also die haben Wohlstand, denen geht's gut, das sind die, die total bunt angezogen sind, die Frauen haben so ein paar Kilo mehr auf den Hüften, könnte man sagen, und Riesenhüte auf. Es ist nämlich so, je mehr Vieh der Mann hat, desto mehr Kilo muss seine Frau haben. Das, also ich stelle mir das so vor, die sagen, hey toll, wir sind die Hereros, ja, wir wollen zeigen, was wir haben, und dann kauft er halt seine Herde ein und dann wird sie auch so ein bisschen gemästet und irgendwann sagt sie so, jetzt habe ich genug, ja, und dann kommt der Mann irgendwie vom Markt heim und hat wieder 10 Kühe dabei und sie sagt, oh mein Gott, ich kann schon nicht mehr essen, jetzt müssen noch mal 50 Kilo auf die Waage. Das ist so die Lebenseinstellung, wie ich mir die vorstelle bei denen. Auf jeden Fall müssen die, also wenn die Frauen da so wie die das erzählt haben, eben wirklich rangemästet und die waren auch alle dick, also ich glaube, ich habe nicht so aufgepasst, vielleicht waren da vereinzelt dünne, weil die waren einfach verteilt, wir waren jetzt da nicht bei einem Haus oder so, aber die mussten dann auch auf der Straße Sachen anbieten und verkaufen, ja, also ob die so reich sind, weiß ich nicht, aber an der Dicke sollte man das dann eben irgendwie so ausmachen, ja. So, und dann hatten wir den harten Cut und wir sind nach Swakopmund an die Küste. Das heißt, du bist in der Wüste, es ist sengend heiß und plötzlich wird es eisig kalt, ein Nebel zieht auf und dann bist du an der Küste. Da ist super kalt, dann haben wir irgend so einen Frack angeguckt, das in der Nähe des Strands war. Okay, cool. Und dann sind wir in diese Stadt und diese Stadt ist sehr von Deutschland geprägt und dann doch moderner, du hast deine Cafés, du kannst so eine Segway-Tour machen. Du kannst dort haben sie einfach wieder ein sehr großes Angebot. Ja, wir waren in der Düne Quadbiken, das wäre richtig cool gewesen, wäre das schneller gewesen. Da waren wir hier, meine Cousine meinte schon, ich weiß nicht warum, aber sofort, nee, es will nicht zu schnell fahren, und wenn du das zum Guide sagst, dann sagt der natürlich, okay, passt, dann fahren wir langsam. Mir soll es recht sein. Ich bin dann immer weiter zurückgeblieben, und dann war das schon cool, so über diese Dünen da zu düsen. Aber also wenn ihr dort seid und ihr wollt Action, dann müsst ihr einfach sagen, hey, gib Gas. Hey, ihr könnt dann noch Fallschirmspringen machen, ihr könnt irgendwie, wo die Dünen die das Meer treffen, dorthin fahren, ja, dann ist so halt, aber das ist dort überall der Fall, das wusste ich jetzt nicht, was das so geil ist. Und man kann eine Bootsfahrt machen, die haben wir gemacht. Die ist eigentlich da, um Delfine zu sehen. Wir haben tatsächlich Delfine nur in der Ferne gesehen, also jetzt nicht so wirklich. Aber am Anfang war ein Pelikan am Schiff, das war schon richtig cool, ein riesengroßer Pelikan. Und der war ja so 10, 15 Minuten am Schiff. Ja. Und ist da rumstolziert und hat seinen Fisch bekommen und hat mit uns irgendwie Quatsch gemacht und so. Das fand er cool. Und dann fährst du zur Robbeninsel und die ist einfach voll mit Hunderten oder Tausenden von Robben, die dann immer ins Meer reinlaufen. Dann kommen die Wellen, dann laufen sie wieder zurück. Das sah sehr lustig aus mit vielen Robbenkindern. Durch den Nebel war es relativ hart, was zu sehen. Also diese Stadt lag komplett im Nebel und war komplett ausgestorben. Ich war da sehr verwundert, weil das ja so eine Tourismusstadt ist, aber da muss ja auch irgendwer leben, da war nichts los. Aber dann am zweiten Tag ging zumindest der Nebel weg, und genau wie wir dann auf dem Meer waren und plötzlich hast du eben diese ganze Hafenskyline gesehen, wo Ölbohrstationen sind, Schiffe aus aller Welt, dass du zuerst dachtest, du bist wirklich alleine so in dieser Stadt. Und dann hast du gesehen, okay, hier gibt es viel Industrie, aber wenn man durch die Stadt gegangen ist, hat man einfach fast keine Leute gesehen. Wir hatten einen sehr, sehr lustigen Guy, der aus Deutschland kam und der einen Joke nach dem anderen gemacht hat und sehr viel hier erzählt hat. So einen Guide hätten wir uns für die ganze Tour gewünscht. Und der hat das Ganze wirklich sehr, sehr bereichert. Ja, und dann konntest du Austern essen, und der hat da ewig erzählt, also die kriegst du da zuhauf, du kriegst einfach so ein Mittagessen dort auf diesem Schiff. Also die Preise sind dafür wieder voll okay. Ja klar, Fallschirmspringen ist eine andere Liga. Aber diese Schifffahrt, also würde ich euch wirklich anraten, kommt dann drauf an, auf welches Schiff ihr kommt. Aber das war richtig cool. Also Svalbardmond kann man sich auf jeden Fall geben, kann man ein bisschen Action machen, kann man auch ins Meer gehen, ist sehr kalt, aber wir können zum Strand liegen, und also da kommt so ein Strom ran, da ist es dann wirklich sehr kalt, aber es waren Leute drinnen. Das Essen war so halb, es gab eine angeblich originale Pizzeria, da war der Teig nicht so ganz durch, also Pizzeria, original italienisch sehe ich da nicht. Und dann waren wir in so einem absolut deutschen Lokal. Das war Brauhaus oder irgendwie so hieß das. Und da war das Steak wieder so billig, dass ich wollte echt schon nicht mehr. Dann dachte ich mir, ich nehme noch eins. Und das war aber dann so zäh, das war eigentlich fast nicht zu essen. Also das Essen dort war für uns jetzt nicht so super. Vielleicht sollte man sich eher so an einheimische Gerichte wenden. Aber sie wollen alles sehr deutsch und sehr europäisch machen, gerade dort in dieser Stadt. So, dann sind wir weiter zu einer Tankstelle, solitär, die mitten in der Wüste ist. Wow, ja, da fehlt mir dann wieder der Zugang, kann man sich anschauen, dann kann man Apfelstrudel essen und dann fährt man weiter. Und dann sind wir zu den Dünen gefahren, und da musst du wirklich in der Früh anstehen, ja, dann ist gleich unser LKW vor uns, ist in dieses Tor reingebrettert. Und dann ist alles stillgestanden, aber auf jeden Fall gibt es da die Düne 45 und Dead Lie. Das heißt, du fährst dann mit deinem Jeep rein, steigst um auf ein anderes Gefährt, dann fährst du noch weiter rein, dann muss man dann ewig, man muss eine Düne raufgehen, aber jeden Schritt, den du machst, sinkst du wieder wirklich fast exakt bis zur selben Position ein. Also da haben es bei Weitem nicht alle nach oben geschafft. Aber dann hast du so einen kargen Fleck, und das ist relativ witzig, weil hier die Winde einfach so wehen, dass es da rundherum Dünen gibt, und dann hast du so ein Fleckchen Erde, da hast du so ein paar karge Bäume und so, und das wird einfach nicht vom Sand wirklich berührt. Ja, also das bleibt einfach so. Da gibt es YouTube-Videos oder Berichte en masse, und das ist dann irgendwie so eine geschützte Bucht. Das ist ganz cool, wenn man die Hintergründe weiß und auf die Düne 45 kannst du hochgehen, dann denkst du, ja, du gehst jetzt so auf die Düne und wenn du oben bist, siehst du, nee, da geht's weiter und weiter und im Endeffekt kannst du so rumgehen, wie bei uns auf den Bergen, ja, von einem zum anderen, das nennt man dann Gebirge und ich weiß nicht wie lang, aber da kommst du jetzt nicht so schnell wieder runter, also... Das ist dann auch geil, wenn der ganze Bus wartet und ein, zwei Leute dann da hochgehen und irgendwie anderthalb Stunden weg sind und alle anderen dann warten, bis die wieder da sind. Und dann bei der Fahrt zurück nach Windhoek war dann noch so eine Kraterlandschaft, die sah auch richtig cool aus. Das war so wie am Mond, sollte man sich das vorstellen. Also ihr seht es im Hintergrund in den Bildern oder ihr seht es auf YouTube. Und das ist... Es sind halt wirklich weite Wege. Also das ist schon cool, das kann man sich ansehen, vor allem wenn es am Weg liegt. Wenn man dann Umweg machen muss, siehst du halt diese Landschaft. Wenn das für euch in Ordnung ist, wenn es das euch wert ist, hey, auf alle Fälle. Ja. Ihr müsst nur wissen, ich fahre relativ lang, dann sehe ich diese Landschaft, viel mehr kann ich dort nicht machen. Und dann fahre ich wieder weiter, das kostet euch wahrscheinlich einen Tag. Ja. Und zu den Dünen mussten wir wirklich am Vortag dann absolut im Desert übernachten, also schlafen, aber du hast irgendwo deinen WLAN-Spot, du hast deinen Pool, du hast alles, was du brauchst. Du gehst zu deiner Lodge eine halbe Stunde, okay, das ist am, weiß ich nicht, drei Dünen weiter, bisschen übertrieben, aber wir hatten das vorletzte Haus, glaube ich, da bist du dann schon unterwegs. Und dann musst du eben in der Früh, kannst du dann zu den Dünen reinfahren, wenn ihr das selbst macht, das müsst ihr schon gut planen, also da auf gut Glück hinfahren funktioniert nicht. Und ihr wollt so früh wie möglich da sein, denn einfach, wenn ihr auf eine Düne geht und es ist Mittag, das ist einfach wirklich unerträglich. Und dann sind wir zurück nach Windhoek und ja, sind nach Hause geflogen, wieder mit Addis Abeba, über Addis Abeba. Ein Flughafen, der unfassbar teuer ist und den man sich auf jeden Fall sparen kann. Und man sollte vor und nachher essen, aber niemals auf diesem Flughafen. Und dann in Frankfurt gelandet. Es war ein super cooler Trip, leider zu viele Wege. Ich würde, wenn ihr viel Zeit habt, ja, dann macht das, aber bleibt bei den einzelnen Stationen oder kürzt das zusammen, nehmt euch die wichtigen Punkte her. Ja, Svalbardmund ist cool, Viktoriafälle sind so ein Highlight und die Nationalparks, vielleicht kann man sich auf das beschränken. Ja, und ansonsten mit mehr Zeit, dann bleibe ich auch dort, aber wir haben das dann wirklich durchgehastet. Wir hatten also immer einen Tag bei den zwei, drei Special Places, das war's. Dafür war es viel zu teuer, viel zu aufwendig und zu wenig. Ja? Wir waren 3 Wochen unterwegs. Nach 3 Wochen wirst du schon was gesehen haben. Es war einfach nur nicht im Verhältnis so cool. Weiß man einfach fürs nächste Mal. Und wir haben uns ja die Längen angesehen. Wir wussten ja, das ist lang, aber die haben das so geschrieben, dass wir das irgendwie ja, gehofft haben. Es ist nicht so schlimm. Die Straßen sind dort 2/3 sehr gut. Letzte Drittel, die letzte Woche von dieser Reise war wirklich nur mehr Dust, nur mehr Pumpy Road. Gerade nach Twilight Fontaine, also die Strecke, da kannst du nicht schlafen oder so, also du bounst wirklich im LKW auf und ab. Da braucht ihr auch ein gutes Auto. Das müsst ihr alles berechnen, wenn ihr so einen Trip macht. Aber sonst kann ich es auf jeden Fall empfehlen. Ja, Namibia, Botswana, Zimbabwe, man kann auch nach Angola rauf, dann habt ihr vier Staaten durch, Grenzübergänge, so wenig wie möglich, ist nicht so lustig, war aber auch nicht schlimm, kann man sich geben. Ansonsten war alles sehr cool. Hey, liebe Kreativskeptiker, wenn ihr was in der Richtung gemacht habt, ab in die Kommentare irgendwie, was ihr da anders seht, was bei euch anders gelaufen ist in Afrika, würde mich super interessieren. Und ansonsten war es das mit diesem Reisebericht. Das nächste, was wir planen, ist Hawaii. Mal schauen, ob es dazu kommt, 2025. Dann kann ich nur sagen, Segel immer straff halten und auf zum Horizont. Den Link für mein neues E-Book mit Kessel und Besen findet ihr in der Beschreibung. Mit einem Kauf, einem Abo und einem Like würdet ihr mir sehr helfen. Doch das Wichtigste, liebe Kreativskeptiker, Segel immer straff halten und auf zum Horizont.